Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 599 extra dunkel. Ja, frohes neues Jahr 2022. Ja, und dunkel bezieht sich nicht auf das Jahr 2022, sondern auf das erste Thema oder die erste Empfehlung, die ich hier abgebe. Ja, aber ich denke, wir müssen noch ganz kurz drüber sprechen, was wir denn 2022 für Themen interessant werden. Ich habe es in der Reviews Wochensicht schon mal kurz angesprochen. 2022, da soll das Honor View 20 als Geocaching-Gerät genutzt werden. Das werde ich sowohl in der Reviews Wochensicht als auch hier im Uncast, hier natürlich die Apps und so weiter, mal präsentieren und darüber genau reden. Irgendwann 2022, ja, wenn es mal wieder rund geht mit Geocaching. Und wird auf jeden Fall noch interessant, YubiKey mit Android, ja, denn bei mir ist ein YubiKey angekommen, beziehungsweise zwei, und das Christkindchen hat mir eins gebracht, danke, und hier wird einiges dann umgestellt werden. Und was man mit dem YubiKey auf Android machen kann, heute haben wir schon eine Sache davon, aber dazu erst später. Das ist auf jeden Fall, was man damit machen kann auf Android, das werde ich euch in den nächsten Monaten auch mal sagen oder euch ein paar Anregungen vielleicht geben. Ja. Für 2022 möchte ich auch wieder auf das Thema NFC zurückkommen. Ich habe hier noch so ein paar Dutzend NFC-Chips, ja, und was man mit denen alles machen kann, das werde ich auch 2022 mal rausfinden, beziehungsweise, was heißt rausfinden, umsetzen. Wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit, ja, aber jetzt wird es dann doch irgendwann mal Zeit, und das auch mal anzugehen. Ja, und ansonsten werden wir mal sehen, was noch auf uns zukommt. Natürlich wird 2022 auch die OnePlus-Marke, das sage ich ganz unverhohlen, ein bisschen öfters hier auftauchen. Ganz einfach deswegen, weil ich ja hier jetzt relativ neu, das ist ich muss mich erst dran gewöhnen, OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition habe, und natürlich interessiere ich mich dann da auch ein bisschen mehr für das OnePlus, und da könnte es natürlich auch sein, dass da mehr Themen auftauchen. Ich hoffe, das ist euch auch recht. Dennoch probiere ich, wie immer, wie das auch damals mit dem Honor war, auch andere Sachen natürlich in den Mittelpunkt zu stellen, die auch wichtig sind. Aber klar, ne, in der Natur der Sache liegt, wenn ich hier eine tolle Problemlösung habe für das OnePlus 2 und oder OnePlus Nord 2, so genau, dann werde ich das natürlich auch breitreten, ne, dass ich keine Problemlösung für ein Gerät finden kann von mir aus, das ich nicht habe, ist ja klar, aber wenn ich natürlich was drüber lese, klar, wird es auch natürlich im Uncast vorkommen. So, jetzt fangen wir aber an. Ja, extra dunkles Display, der erste Tipp sozusagen. Wer Android 12 hat, kann hier eine interessante Funktion aktivieren. Etwas, was ich schon vor Jahren vermisst habe im Stock Android. Zum Glück gibt es dafür auch noch Third-Party-Programme. Da komme ich gleich noch dazu. Folgendes Szenario. Ihr wollt eine von diesen wunderbaren Desk-Clock-Apps benutzen, ne, für das Schlafzimmer, ne, weil klar, was machen viele Leute? Die legen sich natürlich das Handy auf den Schlafzimmer-Nachttisch. Ne, ein bisschen wird es dort noch geladen. Und da liegt es dann da. Warum das dann nicht gleich als Wecker nutzen? Vor allem, ja, wenn man unterwegs ist, Hotelzimmer, wunderbare Möglichkeit, Radiowecker, beziehungsweise eben MP3-Wecker möglich. Sogar mit Internetradio kann man sich wecken lassen. Unfassbar. Etwas minimalistisches Design zum Anzeigen von der Uhr. Ja, theoretisch geht es auch schon mit der eingebauten Uhr, die man ja sozusagen als Daydream, ja, also als Screenschoner sozusagen nutzen kann. Kein Problem. Nur eine Sache ist das Problem. Wer das schon mal gemacht hat und, naja, einigermaßen lichtempfindlich ist, der weiß, dass so ein Handy-Display, auch wenn es auf der minimalsten Helligkeitsstufe steht, viel zu hell ist für die Nacht. Ja, und auch überhaupt nicht gesund übrigens. Es kann einem den Schlaf rauben. Ja. Also hat man ein grundsätzliches Problem. Entweder ist das Zimmer hell erleuchtet. Ja, tja, und das ist nun mal so. Könnt ihr mal machen. Ne? Also hockt euch mal eine Stunde in die Dunkelheit und schaltet dann das Handy-Display an. Da hilft euch auch kein Dark Mode mehr. Ja. Und genau das ist eben das Problem nachts. Und bei Android 12 hat man jetzt endlich nach so langer Zeit eine Funktion eingebaut, die nennt sich Make Screen Extra Dim, zumindest im Englischen. Also in die Launch Settings gehen. Ja, dort auf Accessibility, also wie heißt es bei uns, keine Ahnung, dort ist im Menüpunkt extra dim, also extra dunkel, und dort kann man die Intensität weiter minimieren, einstellen und auch quasi per Toggle umschalten, so dass es gleich den entsprechend eingestellten extrem dunklen Display-Helligkeitswerten, ja, umschaltet, hin und her schaltet. Also. Und da kann man auch ein Shortcut nutzen, nämlich wenn man das in diesem als Shortcut, sorry, ablegt auf das, auf die Android-Oberfläche, ja, hab's ja eben schon gesagt, und dort eben dann per Klick ein- und ausschalten. Also wunderbar, das geht. Und damit ist das Problem gelöst. Bei Android 11, ja, da gibt es sowas Ähnliches. Ja, das nennt sich Screen Filter, ist aber nicht ganz so gut. Das ist mehr so ein Layer über dem Display, dass es dann eben abdunkelt, so wie eben, so eine Sonnenbrille sozusagen für das Display. Ne? Es ist, wie gesagt, nicht ganz so gut wie die Funktion bei Android 12, vor allem auch für den Akku ist es dann nicht tragend, selbst mit dem AMOLED-Screen wird dann nichts groß weiter gebraucht oder eingespart, aber es macht eben das Display dunkler und damit, ja, ist es schon mal gut. So, und dann gibt es aber noch eine Möglichkeit für alle anderen Geräte, die eben kein Android 11 haben oder die eben lieber auf eine voll konfigurierbare Möglichkeit setzen, übrigens auch automatisch zu bestimmten Uhrzeiten oder im Takt Sonnenauf, Sonnenuntergang, geht auch, dass dann sich das Programm quasi einschaltet, den Layer drüber legt, damit es dunkler wird, auch mit farblichem Filter, sodass zum Beispiel Blaulicht ausgefiltert wird, also das Programm ist zusätzlich auch noch dafür da, um die augenfreundliche Lesbarkeit des Displays ab einer bestimmten Uhrzeit einzustellen. Ja. Das nennt sich Twilight. Das war sogar schon mal App der Woche. Und in dem Fall kann man das auch hier empfehlen. Auch das arbeitet mit einem sogenannten Overlay. Ja, also ein Bild, das über dem Screen quasi, über den Screen quasi gelegt wird, um das Ganze nochmal abzudunkeln mit Halbtransparenz und so weiter. Ja. Und damit kann man das Display auch sehr, sehr dunkel machen und zusätzlich eben auch noch in der Farbe verschieben, so dass es gerade für die Nacht unproblematisch ist, bis zu einem komplett rotlastigen Display, was natürlich für die Augen besonders schonend ist. Also Rotlicht ist besonders schonend. Ja. Das ist auch nicht nur für die Augen so, sondern das ist zum Beispiel auch für die Fotografie so. Früher hat man also Rotlichtkammern gehabt, ja, zum Entwickeln von Fotos. Das Rotlicht hat also nur sehr wenig Auswirkungen auf das Fotopapier gehabt. Und das ist auch bei den Augen so. Zum Beispiel, wer astronomische Beobachtungen macht, der weiß das. Um die Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen, braucht man lange, halbe Stunde, Stunde. Ja. Und dann ist wirklich übel, wenn irgendwo ein weißes Licht auftaucht. Dann kann man nämlich gleich wieder eine halbe Stunde warten, bis die Augen sich wieder an die Dunkelheit gewöhnt haben. Nicht so, wenn man mit einem roten Licht arbeitet. Die Pupillen werden dadurch kaum verengt und man hat trotzdem die volle Sehfähigkeit, also volle Empfindlichkeit, was Helligkeit betrifft, obwohl man mit dem Rotlicht ja auch was sehen kann. Also coole Sache. Das hat das mit der Wellenlänge vom Licht zu tun. Ja, Blau und Rot sind da an entgegengesetzten Enden und deswegen ist das relevant. Ja. Gut, also Twilight für die Leute ohne Android 12 und ohne Android 11. Ich würde aber auch sagen, selbst für die Leute mit Android 11 eine vernünftige Erweiterung, weil es dann doch wesentlich mehr Möglichkeiten bietet, wie gesagt, mit Timer, Standorteinstellungen, automatisches Filtern. Man kann sogar eine Zeit einstellen, wann es anfangen soll und dann wird es langsam immer stärker, ist ja klar. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, okay, 21 Uhr, ne, da sollen die Augen schon ein bisschen so zur Ruhe kommen. Ist aber jetzt blöd, wenn um 21 Uhr das Display dermaßen dunkel ist, dass man gar nichts mehr erkennen kann. Also stellt man das eben so ein, dass es am 21 Uhr anfängt, ja, und vielleicht bis 23 Uhr oder 0 Uhr langsam immer dunkler wird und immer rötlicher das Bild, sodass die Augen dann ganz langsam sich an das Dunklere gewöhnen und dann ist das alles ganz gut. Also man kann es so einstellen, wie man das will, und das ist nämlich genau das Richtige, finde ich. So, dann habe ich noch was anderes für euch. Und zwar eine interessante Meldung habe ich gelesen. Realme ist stark im Kommen, Leute. Denn der Gewinner in Sachen Zuwächse ist nicht Samsung, nicht Xiaomi oder irgendjemand, sondern es ist Realme. Und zwar haushoch. Ja, das Niveau ist natürlich ganz klar geringer als jetzt zum Beispiel bei Xiaomi, ja, aber man sieht es deutlich, Realme 831% Zuwachs, Oppo hat 165% Zuwachs, Vivo 147% und Xiaomi 134% Zuwachs, Samsung übrigens nur bei 70% Zuwachs. Also das ist eine interessante Sache, finde ich. Global übrigens die Zuwächse von Smartphones bei 121%. Das zeigt auch, wer da drüber ist, ist besonders gut. Das sind die vier Marken, aber Realme hat es wirklich rausgehauen. Das soll schon was heißen. Wie gesagt, das Niveau ist natürlich recht niedrig im Vergleich zu Xiaomi beispielsweise oder zu Samsung. Wenn man da die absoluten Zahlen nehmen würde, klar, das würde dann natürlich anders aussehen. Aber trotzdem, bei den Firmen gilt ja der Gewinnzuwachs. Und bei diesen Zahlen 831%, da muss man schon sagen, da werden schon wieder die Leute vermutlich nervös werden. Das ist nämlich auch nicht ganz so gut. Dann werden die Erwartungen bei dem nächsten Quartal dermaßen hochgeschraubt, dass sie kaum noch zu erreichen sind, was auch wieder dann negativ von der Börse quasi gewertet werden kann. Also das ist immer gefährlich. 831% ist nämlich der absolute Wahnsinn. Da glänzen die Augen von jedem Anleger, ja, und da gibt es nur noch Dollarzeichen zu sehen. Wahnsinn. Und das ist, wie gesagt, halt auch eben die Gefahr. Ne? Aber Realme gönn ich's. Mit dem Realme 5G, mit dem Realme GT 5G haben sie ein richtiger Hit gelandet. Und jetzt das Realme GT 2, was demnächst starten wird, komme ich auch gleich noch dazu. Das wird auch eine interessante Geschichte werden. Also Realme hat einiges vor sich und der Start ist schon mal mehr als geglückt hier. Ja, das GT 2 Pro, das ist aufgetaucht mit dem Kamera-Setup drin. Übrigens könnt ihr euch von diesen Bildern, wo ihr das seht, mit diesem, wo immer noch propagiert werden, mit diesem riesen Chin da, ne? Also diesen, wie sagt man das, dieses Kinn, ne? Was da oben dran ist, ja, so eine riesen Kameraleiste, das ist offenbar reine Fantasie gewesen von jemand. Ich weiß nicht, warum diese Bilder immer noch gezeigt werden bei Newsmeldungen, das ist ein Quatsch. Das Realme GT 2 Pro sieht ganz anders aus. Leider, muss man sagen, nämlich ganz normal. 0815, sorry. Ja, ist nun mal so, leider. Aber für manche ist das vielleicht auch gut so, weil das wäre auch für manche wahrscheinlich ein Hinderungsgrund gewesen, das Teil zu kaufen, wenn es so ausgesehen hätte, wie ursprünglich vermutet. Jedenfalls mit dem Kamerasetup hat man ganz interessante Sachen angestellt. Wenn man diese Nahaufnahmen sieht, dann steht hinten auf diesen zwei großen Öffnungen, ja, Linsen, Dual, 50 Megapixel, Matrix, DS Kamera. Aha. Sehr interessant. Man sieht hier auch, eine Linse ist etwas größer als die andere Linse. Und dann ist noch eine dritte kleine Kamera drin, von der vermutet wird, dass das eine Mikroskopkamera ist. Offenbar hat Realme auch da schon ein Label 2.0 verpasst, dieser Mikroskopkamera. Und somit dann eben auch sagen wir mal, intern bestätigt, dass es wohl eine zweite Generation dieser Mikroskopkamera sind. Wenig aufregend, muss man sagen, eigentlich, weil das braucht man das wirklich, keine Ahnung. Vor allem die ursprüngliche Mikroskopkamera hat 3 Megapixel gehabt. Ich weiß nicht, also das ist nicht wirklich sinnvoll. Ja, keine Ahnung, was man da gedacht hat. Das war wohl so, man wollte eine Triple-Kamera haben und hat dann halt noch was eingebaut. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das wird wohl hier auch eine Mikrokamera sein, eine Mikroskopkamera, aber hoffentlich doch mit etwas besserer Auflösung. Klar, 60-fach Vergrößerung ist zwar schön, aber naja. Das Ganze wird gerüchteweise mit einem Snapdragon 888 angetrieben werden. Ob das jetzt auch für das Pro gilt, werden wir mal sehen. Ob da nicht vielleicht ein anderer Chip benutzt wird, noch kann man hoffen. Angekündigt soll das Ganze werden, das ist der kleine Morgen, ja, natürlich ein Tag nach dem Uncast, so ist es halt, ja, aber soll's. Nun gut, leider keine Telefotolinse, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil da hätte man wirklich was dafür anfangen können, aber trotzdem bin ich sehr gespannt mit diesen 50 Megapixel Sony IMX 766 Sensoren, was da eben angestellt wurde mit diesem Dual-Kamera-Setup. Gut, dann haben wir noch das Samsung Galaxy S22 Ultra und das soll angeblich auch in einer Version mit 1 Terabyte Storage kommen. Hoffentlich auch in Europa. Ich finde das eigentlich ein Muss, dass das zur Debatte stand, finde ich eigentlich schon ziemlich traurig, ja. Denn 1 Terabyte Version, das ist einfach für ein heutiges so hochpreisiges Handy, zumindest als Option, auf jeden Fall ein Muss. Vor allem, wenn man auch die Konkurrenz mal sieht. Samsung will ja mit den ganz Großen hier mithalten. Ne? Da muss man eben auch mal gucken, wenn ich mir das Topmodell angucke, ne? Das iPhone 13 Pro. Ja? Und da kann ich auswählen hier beim Kauf. Ja, Moment. Mal gucken, das Pro Max, nehmen wir mal so, und dann kann ich nämlich hier auch ein 1 TB Modell auswählen. Das ist glatte 1829 Euro. Hoffen wir, dass das Samsung Galaxy S22 Ultra dann auch ein bisschen günstiger wird. Aber ja, machen wir uns nichts vor, die Preise werden trotzdem horrend sein. Aber man hat zumindest dann diese Version im Angebot. Ohne Micro-SD-Karte finde ich heutzutage 1 Terabyte eigentlich auch nicht mehr ganz so viel. Ja. Man muss immer bedenken, dass diese Samsung Galaxy-Reihe auch professionell eingesetzt wird, das heißt auch von Firmen. Und ja, ich weiß, es gibt sowas wie die Cloud. Die Skepsis ist selbst bei den Cloud-Befürwortern wie mir in letzter Zeit immer wieder gestiegen, denn ihr wisst ja, ihr habt es ja bestimmt schon gehört, es gibt eigentlich fast keinen Cloud-Anbieter mehr, der nicht irgendwelche Daten scannt, weitergibt, Zugriff gewährt oder sonst irgendwie eure Daten nicht genug schützt, zumindest was die Privatsphäre anbetrifft. Ja. Und deswegen schätze ich mal, ist die Zeit für vertrauenswürdige oder wichtige Daten in der Cloud abzulegen erstmal vorbei, solange es keine gesetzliche Regelung dazu gibt. Was ich aber nicht sehe, weil das ja auch in jedem Land dann erfolgen müsste, in dem ein bestimmter Cloud-Dienst zugänglich ist und dass das in den USA nicht passiert, dürfte klar sein, ja. Und auch bei uns sieht es immer schlecht aus. Also die EU braucht sich da negativ gesehen nicht hinter den USA zu verstecken, was die unsinnigen Aktionen da betrifft. Ja. Also so sieht's aus. Deswegen ist es natürlich umso besser, wenn so eine 1 Terabyte Version oder Angebot gibt. Ja, Vorsicht, ne? Aber wenn ihr ein iPhone habt, dann seid ihr zumindest mal rein ideologisch in Gefahr, dass euer Gerät doch noch gescannt wird. Und ob das bei allen, auch Android-Geräten, so kommt, das wird sich dann entscheiden. Die EU will da ja schon das Ganze forcieren, so dass man dann natürlich wieder sagen kann, okay, dann war der 1-Terabyte-Speicher ja doch umsonst, weil dann kann man es auch in die Cloud legen. Sicherer ist das Aufbewahren der Daten auf dem Phone dann auch nicht mehr. Düstere Aussichten, aber darauf wollen wir heute gar nicht groß eingehen. Wir bleiben optimistisch und optimistisch war auch Google, als sie dann das Dezember-Update rausgehauen haben. Und dann leider schnell wieder zurückgeholt haben. Tatsächlich ist das Ausliefern des Dezember-Updates erstmal abrupt gestoppt worden, bis auf Weiteres. Man sagt jetzt, dass, oder Google sagt jetzt, dass das Update wohl nicht vor Ende Januar nochmal rauskommt. Offenbar gab es da, oder was heißt offenbar, es gab sehr viele Probleme und die waren wohl so schlimm, dass Google sich zu diesem drastischen Schritt entschlossen hat. Das ist sehr ärgerlich und auch für die Nutzer oder für die Käufer von den Pixel-Geräten naja, bedenklich, weil ihnen wurde ja eigentlich versprochen, dass hier besonders schnell Updates kommen, sicherheitstechnisch, ja. Und nun das hier, das ist nicht gerade sehr vertrauenserweckend, ja. Also man hat es ja auch wieder mal vermarktet als das Google Phone, ja, wo alles zusammenpasst, Hard und Software und so weiter. Und dann passiert so ein Fauxpas, das ist natürlich schon nicht ganz so toll. Und stellen natürlich die Frage, ist es dann sinnvoll? Naja, auf jeden Fall das Dezember-Update werden auch noch einige andere Geräte dann zeitgleich bekommen mit dem Google Pixel 6. OnePlus 10. Das könnte bereits schon in dieser Woche starten. Theoretisch, ja. Und möglicherweise am 4. Januar. Aha. Realme. Nicht wirklich jetzt auch noch OnePlus. Warum mögen die mich nicht? Mögen die mich nicht? Die kennen mich wahrscheinlich nicht. OnePlus auf jeden Fall zeigt dann wohl das OnePlus 10. Ein Gerät, das von den Gerüchten, also von dem, was bisher bekannt ist, die Leute ziemlich teilt. Auf der einen Seite erwartet man natürlich ein mega, super, über Top-Gerät. Ja? Zum Beispiel eins, das eben im Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor wartet. Und dann sieht man die ersten Benchmarks von Geekbench und kriegt Tränen in die Augen, weil die Leistung so schlecht ist und nicht mal annähernd an das rankommt, was man eigentlich hier gesagt bekommen hat von Snapdragon, ja, von Qualcomm, was denn das Snapdragon kann. Man hat ja das gesehen. Ja. Und da wurden ja schnell nach dem MediaTek die Benchmarks rausgehauen hat, die Millionenmarke geknackt hat, das erste Mal bei AnTuTu beispielsweise. Dann hat auch Snapdragon die Benchmarks rausgehauen, natürlich auch, ne, die Millionenmarke schnell geknackt, ne. Vorher sah das ganz anders aus und hat der Prozessor auch noch anders geheißen. Aber okay, und jetzt das OnePlus 10, auf einmal taucht es auf und es hat grauselige Werte. Ich habe zwar keinen AnTuTu-Benchmark-Vergleich, aber die Geekbench Werte sind wirklich katastrophal. Das muss man ganz klar sagen. Man geht davon aus, dass es deswegen ist, weil die Software vom OnePlus eben noch nicht optimiert ist für den Prozessor vom Snapdragon 8. Aber wenn das Gerät ja tatsächlich nächste Woche schon vorgestellt wird, okay, dann sollte doch da was vielleicht schon geregelt sein. Also das sind halt sehr fragwürdige Sachen momentan. Wie gesagt, erstmal das Datum der Vorstellung. Okay. Dann diese widersprechende Benchmarks zu dem eingesetzten Prozessor. Das ist wirklich komisch. Auf der anderen Seite erwartet man vom OnePlus 10 hier wieder ein Top-Model. Ja, ganz klar, das OnePlus 10 und OnePlus 10 Pro, die sollen ja ziemlich weit vorne sein. Das Flaggschiff oder der Flaggschiff-Killer überhaupt. Ne? Ja. Und da sind natürlich die Erwartungen hoch. 6,7 Zoll AMOLED-Screen wird erwartet, 120 Hertz Refresh-Rate. Die Kamera soll wohl hier nicht der Hauptfokus sein, denn man erwartet einen ganz normalen 48-Megapixel-Hauptsensor und eine 32-Megapixel-Hole-Punch-Selfie-Kamera. 5000 mAh Akku. Also so sieht es momentan aus. Wie die anderen Kameras oder was die anderen Kameras sind, da gibt es jetzt weniger Spekulationen drüber. Es ist wohl wieder eine Hasselblatt-Kamera, davon kann man ausgehen. Und die hatte ja Thermoprobleme. Ja. Zusammen mit dem Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor wäre auch die schlechten Benchmarks so zu erklären, dass eben das Gerät viel zu heiß wird. Ist das der erste Hinweis von dem, was ich gesagt habe? Dass wir zwar Geräte sehen mit Snapdragon 8 Gen 1, die zwar theoretisch ein guter Wert erreichen können, aber in der Praxis eben weit davon entfernt sind, weil sie so heftig runtertakten, dass sie sehr, sehr heiß werden innerhalb von kurzer Zeit. Mal sehen. Das Xiaomi jedenfalls, das soll angeblich mit guten Temperaturwerten auskommen. Ja, das ist nämlich vorgestellt worden jetzt, zumindest das Xiaomi 12 und 12 Pro, noch nicht das Xiaomi 12 Ultra. Also das absolute Topmodell ist noch nicht vorgestellt worden. Jetzt haben wir also das Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12 X. Ja. Und natürlich auch das, ja, Xiaomi 12 habe ich ja schon gesagt, genau. Und das Xiaomi 12 Ultra, das wird erst noch kommen. Und wisst ihr, ich finde das eigentlich total blöde. Sie sollen doch einfach eine Versionsnummer machen, ja, und nicht noch diese Versionsnummer mit, ja, X und ohne Versionsnummer und Pro und Ultra und was weiß ich noch alles, ne? Das finde ich total verwirrend, ja. Und vor allem ist das so eine Sache, ich glaube, das hat Samsung angefangen, das finde ich ein Riesenmist. Also, wenn ich ein Xiaomi 12 haben möchte, ja, dann ist das ein Xiaomi 12, fertig. Und das muss top sein. Ja, dann kriege ich ein Xiaomi 12 angeboten und dann ist das Billigphone. Ja, dann ich, was soll denn das? Dabei ist, muss man warten auf das Xiaomi 12 Ultra, um das Topmodell zu kriegen. Ne? Also sehr, sehr nervig. Aber egal, was soll's. Jedenfalls, das Xiaomi 12 hat ein 6,28 Zoll AMOLED-Screen. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Corning Gorilla Glass, Victus, ja, und 50 Megapixel Sony IMX766 Kamera Chip und 2 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und ein 50 mm nein, 50 mm äquivalent zu einer 5-Megapixel-Telemakro-Kamera. Gut, was auch immer. Kameras sind genug dran. Also in Ordnung, könnte man meinen, $690 umgerechnet in von der chinesischen Währung, also bei uns deutlich teurer, für die Version mit 12 GB, 256 GB Speicher. Diese Geräte sollen, Moment, ja, sie sollen beide mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Chip ausgeliefert werden. Und der soll dann tatsächlich auch nicht ganz so heiß werden, wie ich hier zum Beispiel befürchte. Warten wir mal ab auf die Benchmarks, was die dann sagen. Natürlich kann man dafür sorgen, dass der Prozessor nicht heiß wird, indem man den eben nicht voll taktet. Und ich meine auch Real-Life-Benchmarks oder was heißt Real-Life, also nicht gefakte Benchmarks, ja, ohne dass man das Teil an eine Flüssigkeitskühlung anschließt, ja, sondern ein normales Verkaufsgerät nimmt, anschaltet, Benchmark-Tools installiert und Benchmarks laufen lässt. Ja, so. Dann wollen wir mal gucken. Und zwar zählen tut der Wert nach dem zweiten Benchmark immer. Dann werden wir mal gucken, wie der Prozessor wirklich abschneidet. Ich bin da der Meinung, das wird noch ein böses Überraschen geben. Erwachen. Okay. Dann das Xiaomi 12 Pro mit einem 6,73 Zoll Display. Schon eine schöne, bessere Auflösung. 1044p. Bis 120 Hertz variable Refresh Rate, also tatsächlich von 1 bis 120 Hertz, was natürlich dem Stromverbrauch entgegenkommt. Ja, auch hier das Gorilla Glass Victus drin oder dran und 12-Bit-Color-Ausgabe und 1500 Nits Brightness. Okay, wollen die einen blind machen? Ich weiß nicht. Also Xiaomi 12 Pro, 3 50-Megapixel-Kameras mit dem Sony IMX707-Prozessor. Chip meine ich natürlich und eine Porträtlinse und eine Ultraweitwinkelkamera. Also das ist äußerst umfangreich und ein davon ist auch erfreulicherweise sehr groß. Das heißt, da kann man erwarten, dass es sehr viel Licht auffängt. Ja, gut. Das Modell, das Pro-Modell, ist in der Version mit 12 GB und 256 GB Storage $848. Allerdings auch wieder umgerechnet von dem chinesischen Preis. Auch das wird bei uns deutlich teurer sein. Ja, also klar. Das Xiaomi 12X, ehrlich gesagt, das schenke ich mir. Das ist dieses ja, kleinere Modell. Ich weiß nicht, warum man sich das kaufen sollte. Wegen den paar Kröten, da kann man auch das Top-Modell, also was heißt, das ist ja noch nicht das Top-Modell, das größere Modell nehmen. Keine Ahnung, was das soll. Also das Xiaomi 12, habe ich ja schon gesagt, ne? Und das hier kostet in der Version auch mit 12 GB RAM, 256 GB Storage, $596. Und das andere, das normale Xiaomi 12, war dann 628. Also ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, keine Ahnung. Jedenfalls sollte es auch den hier mit einem Snapdragon-Prozessor kommen, allerdings nur ein Snapdragon 870. Also ich verstehe das nicht, warum sollte irgendjemand das 12X kaufen? Ich verstehe das nicht, verstehe das wirklich nicht. Also wegen $20 nimmt man deutlich schlechtere Leistungen in Kauf. Warum? Keine Ahnung. Egal. Wie auch immer, so ist es. So, das Xiaomi 12 ist auch schon sehr populär. Das Pro-Modell zumindest, ja, ist bereits schon, also ist ja vorbestellbar. Und die Vorräte bei Xiaomi sind quasi aufgebraucht. Es sind schon ziemlich knapp. Vorbestellungen übertreffen das, was eben hier erwartet wurde. Mal wieder. Naja, okay. Ehrlich gesagt, die Preise für das Xiaomi 12 Pro sind gar nicht mal so schlecht, zumindest wenn man das, wie gesagt, umrechnet. Aber, naja, mal gucken, wie das dann bei uns wird. Ich denke, bei uns wird es wieder richtig reinhauen mit den Preisen und das finde ich dann natürlich nicht so toll. Das Xiaomi 12 Ultra jedenfalls, das soll ein sehr starkes Kamerasystem haben. Ja, und vermutlich im Februar soll das Teil kommen. Also wer unbedingt ein Xiaomi haben möchte, ein Xiaomi 12, wartet am besten noch bis zum Februar. Allerdings könnt ihr euch gleich darauf gefasst machen, dass das Teil preislich also wirklich teuer wird. Wirklich teuer wird. Ja, wie immer bei der Ultra-Version. Aber dafür halt eben auch mit Abstand die beste Leistung bietet, denn 12 GB RAM und bis zu 512 GB Storage, leider kein Terabyte, aber immerhin, und einer Periskopkamera, die bis zu 10-fach Zoom schafft, ja, ich weiß nicht, ob das digital ist, weil es nämlich ausgewiesen wird, 5-fach und 10-fach, ja, ob das zwei verschiedene Periskopkameras sind, kann durchaus sein. Und das ist eine schöne Sache, denn der Zoom-Faktor ist am allerwichtigsten bei diesen Geräten. 10-fach Zoom, damit könnt ihr richtig gute Bilder machen, wenn der Zoom optisch ist. Nicht zu verwechseln mit dem Digital-Zoom, was ja eigentlich jedes Handy kann. Das ist gelinde gesagt Schrott. Ja? Dann könnt ihr auch in der normalen Auflösung machen und daheim an eurem Grafikprogramm oder im Smartphone selbst die Bilder vergrößern und fertig. Ja? Das ist absoluter Mumpitz. Da ist die Qualität meistens sogar noch besser, als wenn man das, wenn man den Digital-Zoom nutzt. Von daher ist ein echter optischer Zoom unbezahlbar. Ja. Vielleicht wird er auch wirklich unbezahlbar. Wollen wir mal abwarten, was das Teil dann letztendlich kostet. Xiaomi hat auch noch was anderes. MIUI 13. Das ist jetzt eingeführt worden und wir haben einige Schwerpunkte gelegt auf Sicherheit und Privatsphäre, was immer das auch wiederum heißt. Ja. Eine Electronic Fraud Protection soll es da geben. Ja. Und ein Wasserzeichen auslesen der User-ID. Aha, okay. Und das Ganze wird ergänzt oder hat die Basis von einer Gesichtserkennung. Also daran soll es offenbar liegen. so, dass das Gerät erkennt, ja, okay, das ist die Person und dann entsprechend die Sicherheitsstufen langsam freigibt, möglicherweise noch mit PIN-Eingaben und so weiter und so weiter. Ob das Ganze dann wirklich zu einem sicheren Smartphone führt, wird man sehen, denn das muss alles ohne Probleme funktionieren, sonst werden die Leute diese Funktion abschalten. Übrigens, ist mit der Gesichtserkennung wird von vielen Menschen übrigens, was heißt von vielen, ich weiß nicht, also von einigen Menschen wird es grundsätzlich abgelehnt. Die wollen das nicht. Ja. Keine Ahnung, was da die Überlegung ist, aber alleine schon die Vorstellung, dass die Kamera des Smartphones das Gesicht von einem aufnimmt, scheint für manche Leute der absolute Horror zu sein. Leute, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ja, ihr seid cool, ihr seid schön, ihr könnt in die Kameras gucken, fertig, ja, so. Und das Smartphone wird sich nicht kaputt lachen über euer Gesicht, okay? Also keine Panik. Ja, und ansonsten mal gespannt, was auch noch die optische Verbesserung betrifft. Das, was ich hier sehe an ersten Bildern von MIUI 13, ist sehr interessant. Sieht schön aus. Was davon aber dann tatsächlich auf und vor allem wie es auf dem Handyscreen zu sehen ist, das wird sich dann wiederum anders darstellen. Ich sehe ja viele Sachen wie zum Beispiel Sticker. Also einfach Bilder, so ein Bärchen oder so. Ja, wo ist das? Sind das Widgets? Vermutlich. Sind die einstellbar? Wann? Eine schöne Retro-Uhr mit so einem Gameboy-ähnlichen Antlitz, ja. Wo wird das angezeigt werden? Auf dem Infoscreen, wenn man dann mit Linkswipe irgendwie sieht, oder wird es auch ein Widget sein, keine Ahnung. Also man hat hier einfach nur irgendwelche Icons, Bilder und Widgets offenbar hier gezeigt und fertig. Ja, ich meine, klar, warum die Idee Sticker auf dem Smartphone-Display finde ich eigentlich ganz gut, vielleicht sogar noch animiert, wer weiß. Das wäre eine schöne Sache, wenn das mal von Werk aus integriert wäre bei den Geräten, ja? Und dass man sich dafür nicht wieder einen Haufen Apps installieren muss, das ist nämlich genau das Nervische und was dann aber auch wieder die Geschwindigkeit unter Umständen vom Smartphone verringert und den Speicherplatzverbrauch erhöht und so weiter und so weiter. Wenn das im System integriert ist, kann das natürlich viel, viel besser gemacht werden. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee. Was dann davon tatsächlich und wie das Ganze dann integriert ist, das kann ich hier anhand diesen Bildern nicht sehen. Von daher muss ich noch warten, bis eben hier Live-Berichte sozusagen von dem MIUI 13 irgendwo auftauchen und vor allem, dass die Leute auch die neuen Funktionen benutzen, weil, ne, das Problem ist bei Reviews, die Reviewer nutzen meistens nur die Sachen, die sie auch beim Vorgängermodell genutzt haben, ne? Und Sticker und sowas. Nur, was? Nein, will ich schnell auf meinem Screen. Na toll. Ja, ich weiß, es ist eine neue Funktion. Oh, das Neue ist ja schlecht. Nee, schlimm. Wirklich schlimm. Gut. Wir haben noch eins. Eins haben wir noch. Ja. Das Redmi K50 macht sich langsam fertig für den Launch. Ja, das neue Redmi K50, und das wird ein Gerät sein, das auch mit dem MediaTek Dimensity 9000 Chip kommt. Ah, das ist nicht schlecht. Allerdings aufpassen, nicht jedes Gerät hat diesen neuen Chip. Es gibt auch Versionen mit dem Dimensity 7000. Ja. Die Gaming-Version, die wird auf jeden Fall den 9000er haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bleibt mal, halte die mal im Auge. Ich bin sowas von gespannt. Ja. Das Redmi K50 mit dem Dimensity 9000 Prozessor, das könnte wirklich ein ganz heißes Ding werden, aber nicht vom Prozessor her, sondern heiß vom Benutzen her und vom ne? Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Heiß eben, ne? Aber trotzdem cool. Und mal sehen, was da auch für einen Preis rausgehauen wird. Da könnte nämlich sehr, sehr gut sein. Und abwarten. Also ich würde mir im Moment, wenn ihr an einem High-End-Gerät interessiert seid, mit Top-Prozessor, mit einem der besten Prozessoren, die ihr überhaupt jemals kaufen könnt, im Moment, ja, jemals, im Moment, meine ich natürlich, dann solltet ihr auf jeden Fall warten, bis das Redmi K50 Gaming Edition auf dem Markt ist. Ich bin ziemlich sicher, dass das die meisten Snapdragon 8 Gen 1 Handys vom Parkett fegen wird. Mal gucken. Jo, so, und jetzt mal schauen, was wir denn haben als App der Woche. Also ich habe mal zwei Apps der Woche, weil die ursprüngliche App der Woche, die ich im Auge hatte, ja, ist, also alleine hatte, die ist nicht ganz, naja, sagen wir mal, ich sag's anders, das würde eine sehr kleine Nische von Leuten nur interessieren. Also habe ich noch eine Alternative dazu gepackt. Die war aber schon mal App der Woche. Ja? Okay. Das ist der Yubico Authenticator. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? Hier sind ein paar YubiKeys da. Ne? Das Christkindchen hat sie gebracht. Juhu. Und deswegen heißt es natürlich, ich probiere auch hier verschiedene Sachen aus. Und das Erste, was ich natürlich ausprobieren wollte, war der Yubico Authenticator, eins der wichtigsten Features. Das ist ein OTP-Generator, also für Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Und im Gegensatz zu den Authenticator wie zum Beispiel von Google oder eben auch AntOTP, was als Alternative hier vorgeschlagen ist, werden die Informationen eben nicht auf dem Gerät gespeichert, sondern sind nur auf dem YubiKey vorhanden. Und wenn ihr per NFC, weil dieser YubiKey hat auch NFC, das den hinten dran hält an das Smartphone, dann tut sich der Yubico Authenticator auf, ja, und zeigt euch die Inhalte von Websites, für die ihr Zwei-Faktor-Codes braucht. Und wenn ihr dann das angezeigt bekommt, ja, macht es hier gleich einfach mal, ne, im Hintergrund so. Und wenn ihr das dann angezeigt bekommt, dann habt ihr auch die Möglichkeit dann hier die Codes einfach per Klick zu kopieren, sozusagen, ja, in die Zwischenablage und die dann einzufügen auf der Website, wo ihr das benötigt. Es gibt ja sehr, sehr viele Seiten, die damit zum Beispiel arbeiten. Ja. Manche Seiten nutzen auch den YubiKey direkt, dann braucht ihr das natürlich nicht. Dann geht es über die Authentifizierung von der Website beispielsweise, was übrigens auch gut geklappt hat, aber dazu sage ich erst noch in einer anderen Sendung mehr. Ja. Und ansonsten dieser Authenticator, da diese Sachen auf dem YubiKey gespeichert sind, haben die auch noch eine ganz andere vorteilhafte Funktion. Und zwar, egal auf welchem Gerät, ihr könnt euch den YubiKey Authenticator herunterladen und da ja die entsprechenden Websites auf dem Stick sind, könnt ihr den überall nutzen, ohne dass ihr den Authenticator nochmal freischalten müsst. Ihr habt hier diese Codes auf eurem YubiKey. Und wenn ihr natürlich sagt, ja, Moment mal, aber was ist, wenn ich den YubiKey verliere? Richtig, das war's dann mit dem Zugang. Das ist der Sinn der Sache. Deswegen habe ich zwei YubiKeys und habe beim Einrichten immer zwei YubiKeys gemacht. Ihr könnt euch den QR-Code, wenn ihr wirklich ganz, ganz sicher sein wollt und ihr wirklich einen ganz, ganz sicheren Platz habt, könnt ihr den QR-Code auch abspeichern, sodass ihr jederzeit weitere YubiKeys damit freischalten könnt. Ja? Aber wenn ihr alles am Anfang macht, braucht ihr das dann nicht mehr eigentlich. Und ihr habt dann euren Backup-Key quasi bereit. Diese Dinger sind mit in Verbindung mit diesem YubiKey Authenticator wirklich Gold wert. Ja. Hier Linux YubiKey Authenticator starten, den YubiKey in die USB-Schnittstelle einfügen und zack, ihr habt Zugriff auf eure Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes, ja, von vielen Websites, unzähligen Websites, die eben dieses Verfahren benutzen. Dasselbe auf dem Smartphone mit diesem YubiKey Authenticator einfach per NFC dranhalten, wenn ihr kein NFC habt oder keinen YubiKey habt mit NFC, es gibt ja auch welche ohne NFC, könnt ihr das mit dem entsprechenden Adapter auch direkt in euer Smartphone einstecken. Ich habe es probiert. Das Ganze funktioniert tatsächlich auch hier ein ganz normaler USB-Adapter. Hier zum Beispiel ein USB-Adapter von USB-C, was ja die meisten Smartphones mittlerweile haben, auf eben meinen YubiKey. Es gibt auch welche mit USB-C, dann könnt ihr es direkt anstecken. Und wenn ich den dann ansteck, ist das gleiche quasi in grün. Ihr könnt dann den, wird er dann auch quasi aufgefordert, den Authenticator zu öffnen, ja, draufdrücken und dann sind die Codes eben auch da. Also geht nicht nur mit NFC. Ja. Wunderbar. Und das ist wirklich eine schöne Geschichte, sehr leicht einzurichten, hat alles wunderbar geklappt. Ja, ja, warum es hier so kleppert im Hintergrund? Ich habe den YubiKey natürlich an meinem Schlüssel. Also deswegen, ja, ihr habt keine Soundfehler. Das war ich, sorry. Ja, also YubiKey Authenticator ist die App der Woche. Dafür braucht ihr einen YubiKey. Wenn ihr den nicht habt, gibt es noch eine andere App, die ebenfalls sehr, sehr gut geeignet ist. Klar, nicht ganz so sicher wie mit einem YubiKey, aber sicher genug, wenn ihr das zum Beispiel aus dem F-Droid Store herunterlädt, free and open source, und hier werden auch keine zwingenden Verbindungen zu Google gemacht hier, wenn ihr das von F-Droid herunterlädt. Aber den AntOTP, so heißt der AntOTP, gibt es auch im Play Store. Also wenn ihr nicht den Umweg über F-Droid Store gehen wollt, dann könnt ihr auch das direkt über den Play Store herunterladen. Encrypted Storage, das heißt, hier werden die Daten, wie es üblich ist bei OTP, eben auf eurem Gerät abgespeichert und eben nicht auf dem YubiKey. Das heißt aber, diese Daten sind auf dem Gerät. Damit die aber trotzdem noch relativ sicher sind, werden die verschlüsselt. Und auch die Backups, die ihr machen könnt, könnt ihr verschlüsseln mit OpenPGP. Also ist es eine relativ sichere Sache, eine gute Sache. Ihr könnt das mit einer PIN entsperren. Ja. Und dann könnt ihr eben hier das ähnlich wie mit dem YubiKey Authenticator dann fortfahren. Der Nachteil ist, ihr habt natürlich diese Codes dann nur auf einem Smartphone. Ja. Für einen anderen Authenticator zu installieren, benötigt ihr dann wieder mehrere Schritte. So einfach wie mit dem Backup-Key von YubiKey ist es nicht einzurichten und deswegen ist es natürlich, naja, ein bisschen schwierig. Also man kann normalerweise nur ein Authenticator bei vielen Seiten einrichten und das war's dann. Ja. Dennoch denke ich, ist es für viele Sachen ausreichend, wenn ihr keinen YubiKey habt, dann könnt ihr das nehmen. Das habe ich auch, bevor ich diese YubiKeys bekommen habe, selbst auch genutzt an OTP und deswegen war das auch schon mal App der Woche. Also YubiKey Authenticator, die App der Woche für diese Woche und als Alternative eben AntOTP. So, und damit sind wir auch für die erste Folge in einem neuen Jahr am Ende. Ihr findet wie immer die Links und Shownotes zu der Sendung in eurem Podcast-Player. Irgendwo müsste es sein, könnt ihr runterklappen, ja, und dort findet ihr das Ganze dann. Auch die Links natürlich zur App der Woche. oder zu den Apps der Woche, ja, sozusagen, ja, und auch zu Twilight, dem Programm, um den Bildschirm extra dunkel zu machen. Ja, und nochmals ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Und auch diese Woche sage ich, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.